Zweite Folge: Ich bin ein Produkt der Not. Wladimir Horowitz, eine traumatische Erinnerung. Ich bin ein Produkt der Revolution, ein Produkt der Not. Sich aus einem solchen Leben lösen zu müssen, zwingt einen jungen Menschen zu einer gewissen Dynamik. Es war wichtig, etwas zu tun und etwas zu sein. Ich konnte nicht weiter studieren. Also sagte ich mir, nun beginne ich, Klavier zu spielen. Vielleicht bin ich ja ein Erfolg. Ich begann also. Horowitz begann mit einer Zielstrebigkeit, die sich nicht zuletzt in der Dynamik und der Motorik seines Spiels ausdrückte. Der am Konservatorium von Kiew tätige Heinrich Neuhaus, Neffe seines Lehrers Felix Blumenfeld, später Lehrer von Sviatoslav Richter wie von Emil Gilels, schrieb in seinem Buch »Die Kunst des Klavierspiels«: »Ich habe bemerkt, dass alle bedeutenden Virtuosen, besonders die Virtuosen der großen Säle und der nach Tausenden zählenden Auditorien, in ihrer Jugend zu hämmern liebten. Auch Richter hämmerte ein wenig. Und Horowitz paukte im Alter von 17 bis 18 Jahren so sehr, dass man ihm in einem Zimmer kaum zuhören konnte. Ich bin fast sicher, dass auch Liszt in seiner Jugend diesen Fehler machte.« Das war der russische Tanz aus Igor Strawinskys Petruschka, faszinierend in der Verbindung von perkussiver Härte, Temporasanz, Farbigkeit und polyrhythmischer Kontrolle. Diese und zahlreiche andere seiner frühen Platten entstanden zwischen 1926 und 1936, zeigen, dass Horowitz all die Eigenschaften besaß, die einen wirklich elementaren Virtuosen auszeichnen. Es sind nicht nur, um es lax zu formulieren, die fixen Finger und der Bizeps aus Stahl, sondern, wie Heinrich Neuhaus betont, der Drang, die Energie, die Kühnheit, die Leidenschaft und die Schnelligkeit der Fantasie. Seinem Schüler Baron Janis erklärte Horowitz später, dass Arpeggien, Skalen und Triller in jedem Tempo und Oktaven oder Akkorde mit kontrollierten Stärkegraden zu spielen eine Frage des manuellen Geschicks, der Mechanik sei. Hingegen setze Technik die Fähigkeit voraus, eigene musikalische Ideen zu entfalten und für jeden Komponisten eine pianistische Ausdruckssprache zu finden. Eine besondere Neigung und Affinität entwickelte er zu der melodisch-eloquenten, dramatisch-virtuosen Musik von Sergei Rachmaninow. Pianistenmusik par excellence, wie das rauschende Prélude G-Moll, Opus 23, Nummer 5, das eine extreme Dehnfähigkeit der Hände verlangt. Das Prélude G-Moll, Opus 23, Nummer 5 von Sergei Rachmaninow. Die Aufnahme wurde am 12. Juni 1936 in Berlin produziert, um die 10. Seite der 578er Platten mit dem D-Moll-Konzert aufzufüllen. Sie entstand, Horowitz war auf Tournee, in aller Eile. Das erklärt die Unrast und einige Ungenauigkeiten. Horowitz wertete die Platte als nicht recht geglückte Hommage an den Gott meiner Jugend. Das Ende dieser Jugend war dramatisch. Seit dem Winter 1919-1920 sah sich der verwöhnte Sohn einer wohlhabenden jüdischen Familie einer rauen und rohen Wirklichkeit ausgesetzt. Nach der Besetzung der Ukraine durch die Bolschewiken herrschten anarchische Zustände. Der gerade 16-Jährige erlebte, wie seine Familie um all das gebracht wurde, was sie aufgebaut hatte. Binnen 24 Stunden hat meine Familie alles verloren. Ich musste mit eigenen Augen ansehen, wie unser Klavier durchs Fenster auf die Straße gestürzt wurde. Das Motto der Kommunisten lautete, Stiel was gestohlen. Und so stahlen sie alles. Die Kleider aus den Schränken, Bücher, meine Noten, Möbel, einfach alles. Hunderte von Menschen wurden getötet, die Straßen waren voller Blut und die Kugeln flogen umher. Auch ich hätte getötet werden können. Wie spätere Interviews zeigen, haben sich die Erinnerungen an die Schrecken seiner Jugend bei Horowitz zu einer quälenden Idee fix verfestigt. Und schon früh wurde ihm bewusst, dass er sich durch Leistung und Erfolg würde bewähren müssen. Die Anforderungen für sein Examen am Konservatorium von Kiew waren hoch. Neben einem Klavierkonzert musste er sich mit einem Recital und einem Kammermusikprogramm bewähren. Für das Recital wählte er Bachs Toccata 564 in der Bearbeitung von Bosoni, Mozarts Gieg-Köchelverzeichnis 574, die er in den letzten Jahren seines Lebens wieder in seine Programme nahm, Beethovens Appassionata oder die Sonate Opus 110, Schumanns Symphonische Etüden, Rachmaninows Sonate Nummer 2 in B-Moll, Chopins Fantasie F-Moll Opus 49, sechs Präludien seines Lehrers Felix Blumenfeld und Liszts Erinnerungen an Don Juan. Mit Liszts Don Juan löste er ein Pandemonium aus. Er berichtete später mit der für ihn typischen, affektierten Bescheidenheit: So etwas war im Konservatorium noch nie geschehen. Jedermann gab mir zu verstehen, dass ich über dem typischen Pianisten stand. Ich wusste das nicht. Ich war immer bescheiden, wenn es um mich ging. Bei der Kammermusikprüfung spielte er den Klavierpart in Robert Schumanns Klavierquintett in S-Dur, Opus 44, sodann den von Franz Schuberts Winterreise. Eines der Prüfungsstücke, Chopins große Fantasie in F-Moll, findet sich zwischen 1928 und 1948 in seinen Programmen. Die folgende Aufnahme stammt vom 2. Februar 1948. Sie wurde bei einem jener 13 Recitals mitgeschnitten, die Horowitz zwischen 1945 und 1950 in der Carnegie Hall gab und nur für sich aufzeichnen ließ. Die Platten vermachte er der Yale University. Eine Auswahl aus diesen Aufnahmen wurde posthum von seinem Produzenten Thomas Frost auf zwei CDs unter dem Titel »The Private Collection« ediert. Die expansive Fantasie, in F-Moll beginnend und in As-Dur ausklingend, gehört mit ihren kontrastierenden Episoden, dem Trauermarschbeginn, den dramatischen Laufpassagen, den Akkordsprüngen und den Oktavballungen ins Umfeld der Scherzi und der Balladen. Da für die Mitschnitte Acetatplatten verwendet wurden, leiden die Aufnahmen unter Knister- und Laufgeräuschen. Thank you. Thank you. Das war die Fantasie F-Moll Opus 49 von Frédéric Chopin, bei aller klanglichen Fülle streng und mit genau bemessenen Rubati gespielt, aber heftig und hochgespannt, nervös in den Scherzo-Ausbrüchen. Mit diesem antiromantischen Spiel, dem endgültigen Abschied von der Belle Époque wie der Vorstellung vom engelhaft sanften Chopin, hatte er zuerst seinen Lehrer Felix Blumenfeld für sich eingenommen. Über die Arbeit mit seinem Lehrer hat er berichtet: Unsere Gespräche kreisten um Musik, nicht um technische Fragen. Meine Technik hatte ich selber herauszufinden. Technik wächst und entwickelt sich aus dem musikalischen Denken. Bach, Beethoven, Chopin, Brahms, sie alle haben ihre eigene Technik. Die Studien von Czerny, Clementi, Kramer habe ich nie geübt. Sie sind so schlecht für das Ohr wie für den Touch, weil sie nicht lebendig, sondern mechanisch sind. Horowitz hatte, wie Vera Resnikow, eine Kursstudentin, später sagte, seine musikalische Entwicklung noch nicht abgeschlossen, als er zu konzertieren sich gezwungen sah. Er wäre wohl, so meinte sie, ein anderer geworden, wenn er noch einige Jahre auf dem Konservatorium hätte verbringen können. Doch vom Erfolg hing sein Leben ab, sein Überleben und das seiner Familie. Es war sein Onkel Alexander, der anderthalb Jahre nach dem Examen sein Debütkonzert in Charkow arrangierte und, nachdem sich die ersten Erfolge einstellten, weitere Konzerte vielerorts in der UdSSR. Offenbar grenzten sein Ehrgeiz und seine Zielstrebigkeit an Besessenheit. Heinrich Noas sagte kritisch: Die Devise des jungen Horowitz war vor allem Erfolg. Die Devise Richters vor allem die Kunst. Der zweite Waldspruch schließt die Idee des Dienstes am Volk mit ein. Dienst am Volk? Das hehre Ziel der sowjetischen Kulturpolitik, Musik für die Massen, schwemmte ein Publikum herbei, das Horowitz als vulgär und wirklichen Horror in Erinnerung behielt. Doch gehörte es zur Ambivalenz seines Wesens, dass er, um zu gefallen, das Publikum mit virtuosen Vielliebchen verführte. Gefallsucht ist ihm Zeit seines Lebens vorgeworfen worden. Er sei, wie Arthur Rubinstein mokant andeutete, ein Crowdpleaser gewesen, ein Pianist für die Galerie. Es ist kaum vorstellbar, dass ein Pianist unserer Zeit ein Stück wie den Hummelflug von Rimsky-Korsakow spielen könnte, ohne seinen Ruf zu verspielen. Ein Blick in die Diskografien von Josef Hofmann und Sergei Rachmaninow, Ignaz Jan Paderewski und Moritz Rosenthal, von Jascha Heifetz und Yehudi Menuhin zeigt jedoch, dass sie alle Recitals keineswegs wie Hochämter zelebrierten, sondern auch bei den Zugaben als Jeu d'Esprit. Sie vertraten eine Musikkultur, die, wie Karl Dahlhaus ausführt, die musikalischen Texte als Vorlage für Aufführungen verwandte, deren ästhetisches Zentrum nicht das Werk, sondern der Spieler darstellte. Eine der bekanntesten und effektvollsten Horowitz-Zugaben ist durch die Zusammenarbeit mit dem Geiger Nathan Milstein entstanden. Als Milstein, wie Jascha Heifetz, ein Schüler von Leopold Auer, 1921 in Kiew gastierte, fand Horowitz sich zu seinen Konzerten ein. Die beiden freundeten sich augenblicklich an. Beim ersten Besuch im Hause der Familie Horowitz war der Geiger erstaunt, dass Wolodja nicht die Bravourstücke von Liszt und Rachmaninow spielte, sondern seine eigenen Transkriptionen von Sinfonien und Opern. Er kannte die Götterdämmerung auswendig, mein Gott, er ließ die Saiten reißen, wenn er spielte. Das war ein musikalischer Orkan. Nach kurzer Zeit waren sie Partner. Durch ihre Tourneen wurden sie als Kinder der sowjetischen Revolution bekannt, so genannt in einem Artikel von Lenins Kulturkommissar Anatoli Lunatscharski, den Milstein in seinen Memoiren hintersinnig als den Kulturzaren des Landes bezeichnete. Tatsächlich genossen die beiden jungen Virtuosen die Privilegien einer Elite, die es offiziell nicht gab. Doch trotz mancher Annehmlichkeiten, die im sozialistischen Leben nicht alltäglich waren, mussten sie im Dienste hochfliegender Ideen über eine Kunst für alle auf den harten Stein des Alltags beißen. Lunatscharski hatte Theater, Orchester und Ballettkompanien zu mobilen künstlerischen Brigaden für den Dienst am Volk zusammengefasst. In der Ukraine war der Impresario Paul Kogan damit beauftragt, die arbeitende Klasse mit Musik zu versorgen. Horowitz und Milstein mussten unter widrigen Bedingungen arbeiten. Sie reisten in ungeheizten Zügen und wohnten in ärmlichen Hotels. Sie spielten auf improvisierten Podien, spielten in Hallen und Scheunen, spielten auf verstimmten Klavieren und vor einem Publikum, das sich allenfalls durch den Seiltanz auf Saiten und das Gedonner auf den 88 Tasten beeindrucken ließ. Milstein verließ sich dabei gern auf die Carmen-Paraphrase von Pablo de Sarasate. Rasch von der ihn unterfordernden pianistischen Nebenrolle gelangweilt, schrieb Horowitz, angeregt auch durch eine Klavierversion von Moritz Moszkowski, seine Carmen-Variationen, die er viermal immer mit kleinen Änderungen aufgenommen hat. 1926 auf einem Pianola, dann 1928, 1947 und 1968. Hier ist die erste Version von 1926. Georges Bizet, Wladimir Horowitz, Carmen-Variationen. Die erste von vier Versionen, eine Pianola-Aufnahme für die Firma Welte. Nachdem er diese faszinierende Transkription 1928 bei seinem ersten Konzert in der Carnegie Hall zugegeben hatte, wurde sie gleichsam zum Pflichtstück. Es entbehrt nicht, dies in Parenthese der Ironie, dass Horowitz wegen Paraphrasen dieser Art als oberflächlicher Virtuose hingestellt wurde, während Arkadi Volodos gefeiert wird, weil er sich mit einer akustischen Fotokopie dieser Paraphrase als Virtuose und als Horowitz-Nachfolger einführte. Horowitz ertrug das hektische Reiseleben damals mit seinen Widrigkeiten ohne Murren. Paul Kogan berichtete in seinen Erinnerungen, er ging mit ganzer Seele in der Liebe zur Musik auf und war dem Klavier so treu wie ein mittelalterlicher Ritter seiner Dame. Die Metapher vom Troubadour ist gut gewählt. Horowitz war ein pianistischer Belkantist. Schon sein erster Lehrer, Wladimir Puchalski, hatte dem Singen auf dem Klavier größte Bedeutung beigemessen. Horowitz selber hat sich, wie er betonte, von der Phrasierungskunst großer Sänger wie Mattia Battistini inspirieren lassen. Liszts Bearbeitung von Schuberts Liebesbotschaft spielt er mit dem strömenden Cantabile und den sanften Rubato-Rückungen des pianistischen Belkantisten. Schuberts Liebesbotschaft aus dem Schwanengesang in der Bearbeitung von Franz Liszt. In den ersten Jahren seiner Laufbahn fiel Horowitz des Öfteren die Arbeit des Begleitens zu. 1922 war er Partner der Sopranistin Zoja Lodoja in Franz Schuberts Winterreise. Den Klavierpart, den er bei seinem Examen gespielt hatte, beherrschte er nach wie vor auswendig. Er konzertierte mit Leonid Zubinov, dem Prinzen unter den russischen Tenören, ebenso wie mit der glänzenden Sopranistin Nina Koschetz. Impresario Paul Kogan berichtete, dass er, ohne sich eitel in den Vordergrund zu spielen, bei dem Konzert mit Nina Koschetz mehr Aufmerksamkeit fand als die Sängerin. Zu den Höhepunkten der Partnerschaft mit Nathan Milstein gehörte ein Konzert am 21. November 1923, bei dem die beiden die russischen Erstaufführungen des ersten Violinkonzerts von Karol Szymanowski und des ersten Konzerts von Sergei Prokofjew spielten. Die Klavierfassung des Orchesterparts hatte Horowitz eingerichtet. Er finde, so schreibt Nathan Milstein in seinen Memoiren, dass man nicht unbedingt ein Orchester braucht, wenn ein wirklich großer Pianist wie Horowitz mit einem spielt. Bei der Moskauer Erstaufführung des Konzerts von Szymanowski war Horowitz, so weiter Milstein, ganz in seinem Element. Für die Piccoloflöte gibt es in der Partitur sehr schwierige, virtuose Passagen. Horowitz spielte sie sehr laut und mit unglaublicher Brillanz. Mich konnte man kaum hören. Wobei es durchaus möglich ist, dass dies niemanden wirklich störte. Nach der gemeinsamen Emigration im Jahre 1926 haben Milstein und Horowitz nur wenige Male gemeinsam konzertiert. Die solistische Karriere hatte Vorrang. Erst 1950 fanden die beiden sich im Studio zusammen, um die dritte Sonate von Johannes Brahms aufzunehmen. Die D-Moll-Sonate ist die Eroica unter den drei Violinsonaten von Brahms. Die im ersten Satz unterdrückte Spannung für den klavieristischen Kontrapunkt mit seinen synkopierten Figuren ist ständig pianissimo vorgeschrieben, entlädt sich im Sturm des Presto Agitato, von beiden mit beherrschter Werf gespielt. Wunderbar die ruhige Innenspannung des Adagio mit den herben Gesangslinien, die erst der Geige und dann dem Klavier überantwortet sind. Johannes Brahms Sonate für Violine und Klavier D-Moll Opus 108 mit Nathan Milstein und Wladimir Horowitz. Die Aufnahme ist 1950 entstanden, 3 Jahrzehnte nach den ersten gemeinsamen Konzerten in der jungen UdSSR, mit denen beide rasch berühmt wurden. In einem Aufsatz über die russische Klaviertradition berichtete der Pianist und Kritiker David Rabinowitsch, der den 19-jährigen Horowitz gehört hatte. Nachrichten über ihn erschienen immer öfter. Ich war begierig, diesen Schüler von Blumenfeld zu hören. Der Erfolg, der ihm bei seinen Reisen treu blieb, übertraf alles, was man sonst bei den Debüts junger Virtuosen erlebt. Seine Interpretation der Don Juan-Fantasie war verblüffend. Die sieghafte Kraft und die konzentrierte Versammlung seines Spiels schienen unvorstellbar bei einem Mann seines Alters. Seine Technik war sensationell. Sie umfasste eine unerhörte Klarheit, eine Brillanz des Tons, einen unzähmbaren Geist, flammendes Temperament und einen alles niederwerfenden Schwung. Als er im Winter 1922-23 nach Leningrad kam, wurde er als der elektrisierende Pianist angekündigt. Er wollte sich beweisen, sich mit einer Leistung beweisen wie 10 Jahre zuvor Josef Hoffmann, der in 21 Konzerten 255 Werke dargeboten hatte. Horowitz spielte über 100 Werke in 23 Konzerten. Leider sind die Programme nicht bekannt, bis auf das letzte. Für das Konzert am 18. Januar 1925 im Winterpalais von Leningrad wählte er ausschließlich Werke von Chopin. 6 Etüden, 6 Mazurken, 2 Scherzi und ein Nocturne, sodann die Polonaise in As-Dur Opus 53 und die Sonate in B-Moll, die Sie zum Abschluss der Sendung hören werden. Im Fall der Etüden und Mazurken sind die Opuszahlen nicht spezifiziert. Doch liegt die Vermutung nahe, dass es diejenigen waren, die sich auch in den Programmen finden, mit denen er sich wenig später in Berlin, Hamburg und Paris vorstellte. Ein Datenvergleich zwischen seiner Diskografie und seinen Konzertaufführungen zeigt, dass er meist im Studio die bei Aufführungen erprobten Stücke aufnahm. Die ersten 14 Platten, Pianola-Aufnahmen, entstanden im Januar oder Februar 1926 für die Firma Welte. Darunter finden sich die Etüden Opus 10 Nummer 5 in G-Dur und in F-Dur Opus 10 Nummer 8. In der F-Dur-Etüde sind das elegant schwingende Passagenwerk im Diskant und die mirakulös kontrollierte Melodieführung der Linken zu erkennen. Aber ein charakteristisches Problem der Klavierrollen, wenig von den lockernden Nuancen des Rubato und den dynamischen Stufungen, die auf der späteren Plattenaufnahme durchaus zur Geltung kommen. Erst auf der Platte ist in den arpeggierten Schlussakkorden der unnachahmliche Horowitz-Touch zu spüren. Sie hören beide Versionen, zuerst die Pianola-Platte. nach der F-Moll-Etüde Opus 10 Nummer 8 zu einer weiteren Miniatur von Chopin, die zu den Preziosen in der Diskografie gehört. Es ist die Cis-Moll-Mazurka Opus 30 Nummer 4. Er hat sie bei seinen ersten Konzerten in Berlin und Hamburg, Paris und New York gespielt, später bei seinem Comeback-Konzert 1965 in der Carnegie Hall, endlich in einigen Konzerten während der 80er Jahre. Unnachahmlich im rhythmischen Timing wie in den Chiaroscuro-Abtönungen. Nathan Milstein berichtete, dass er in Berlin mit diesem kleinen Juwel mehr Erfolg hatte als mit allen virtuosen Kraftakten. Die Aufnahme stammt vom 28. März 1928. Die Innenspannung der Mazurka Cis-Moll Opus 30 Nummer 4 wendet sich ins Äußere und auch ins Äußerliche in der furiosen Aufnahme des Scherzo Nummer 4 in E-Dur. Bei seinem letzten Konzert in Leningrad hatte Horowitz zwei der vier Scherzi gespielt. Da sich das zweite und dritte später nicht in seinem Konzertrepertoire finden, könnten es das erste in H-Moll und das vierte in E-Dur gewesen sein. Die Aufnahme des vierten ist am 9. März 1936 entstanden, 4 Tage nach einem Londoner Konzert, 4 Wochen vor seiner ersten, durch nervöse Erschöpfung bedingten Konzertpause. Die Aufnahme ist von berstender Spannung erfüllt, spürbar in der aberwitzigen Teilchenbeschleunigung der Passagen, der Vehemenz des Akkordspiels, wie in der Ruhelosigkeit des Vortrags, selbst in der nocturnähnlichen Melodie des Innenteils. Thank you. Frédéric Chopin, Scherzo Nummer 4, E-Dur, Opus 54, in einer Darstellung, deren Brillanz den Charakter des nervös-dissoziativen, der Grenzüberschreitung hat. Diese nervöse Anspannung war, wie er später in einem Interview für das Magazin der New York Times gegenüber Helen Epstein sagte, die Folge der ständigen Belastung und Überlastung in den 15 Jahren zwischen 1921 und 1936. Ich war extrem kalt und ich war extrem hungrig und es gab für mich nichts anderes zu tun, als von morgens bis abends am Klavier zu sitzen. Auf der Suche nach Orientierung hatte Horowitz seit 1923 Konzerte führender Pianisten besucht, die nach den Unruhejahren wieder in der UdSSR gastierten. Er hörte Alfred Cortot, Arthur Schnabel, Edwin Fischer, Eduard Erdmann, Wilhelm Backhaus und Egon Petri. Pianistisch fand er nur wenige überzeugend. Er bewunderte Cortot. Hingegen fand er die Deutschen langweilig und akademisch, abgesehen von Wilhelm Backhaus und von Arthur Schnabel, den er mit Sonaten von Schubert hörte. In Schnabels Buch »My Life and My Music« findet sich die folgende Erinnerung. Er wollte eine Stunde bei mir nehmen, doch kam ich zu dem Schluss, dass er sie nicht brauchte. Er hatte enormen Erfolg, war ziemlich verwöhnt und völlig erschöpft. Er war wirklich der Held der Stunde. Ich dachte, dass es für ihn physisch wie geistig notwendig sei, Russland zu verlassen. Arthur Schnabel spürte eine Disposition, die später bei Horowitz immer stärker hervortreten sollte und auch von Nathan Milstein beobachtet wurde. Er war ständig von der Gefahr bedroht, sich zu verbrennen. Milstein sagte gegenüber dem Horowitz-Biografen Glenn Plaskin, bei Horowitz muss man begreifen, dass seine Kunst aus seiner neurotisch-hysterischen Veranlagung hervorgegangen ist. Mit dem Gedanken, Russland zu verlassen, hatten sich Horowitz und Milstein schon seit 1923 getragen. Den Fluchthelfer fanden sie in dem Impresario Alexander, genannt Sascha Merowitsch. Er suchte, nachdem ein Opern- und Ballettprojekt, an dem der Bass Fjodor Schaljapin und die Tänzerin Anna Pavlova beteiligt sein sollten, gescheitert war, nach vielversprechenden jungen Stars für das vermeintliche Eldorado des Musiklebens, den Westen. Er setzte auf Horowitz und Milstein, später auch auf den Cellisten Gregor Piatigorsky. Im September 1925 machte sich der knapp 22-jährige Horowitz auf die Reise in die Fremde, in der er erneut ein Leitmotiv immer ein Fremdling bleiben sollte. Um ein Visum zu erhalten, hatte er sein Geburtsdatum ins Jahr 1904 verlegen müssen, um nicht zum Militär eingezogen zu werden. Als Grund für die Reise gab er an, er wolle bei Arthur Schnabel studieren. $5.000, die er gespart hatte, um seine Debüts finanzieren zu können, hatte er in seinen Schuhen versteckt. Seine Erinnerungen gleichen einem Wahrtraum. Beim Grenzübergang war ich nervös und kreidebleich. Ich dachte, dass sie mich mit dem Geld erwischen würden und begann zu zittern, als ein Grenzsoldat meinen Pass prüfte. Er blickte mich lang an. Wo mein Herz war in diesem Moment, ich weiß es nicht mehr. Der Soldat blickte mir lang in die Augen und sagte, vergiss dein Vaterland nicht. Es war sehr bewegend. Die Episode mag dramatisch zugespitzt, vielleicht erfunden sein. Aber wer sich und seine Erlebnisse dramatisiert und, mit einem Bonmot von Max Frisch, irgendwann nach einem dramatischen Leben seine Biografie neu erfindet, muss deshalb nicht notwendigerweise unaufrichtig sein. Am 2. und 4. Januar 1926 spielte Horowitz seine beiden ersten Recitals in Berlin. Beim zweiten stand Chopins Sonate in B-Moll auf dem Programm. Er hat das Werk erstmals am 2., 4. und 6. Juni 1935 aufgenommen, aber die Platten nicht freigegeben. Unveröffentlicht blieben ferner zwei Mitschnitte der Sonate in der Carnegie Hall vom 17. Januar 1949 und vom 24. April 1950. Am 13. Mai 1950 nahm er die Sonate in einer einzigen Sitzung für RCA auf. 12 Jahre später entstand eine zweite Aufnahme für Columbia. Die erste ist rhapsodisch in der Anlage und hochgespannt rhetorisch im Ton. Voll bohrender Unruhe der mit mächtigen Grave-Akkorden eingeleitete Kopfsatz, der sich fortissimo und dann forte fortissimo ausrast. Von ungewöhnlicher Heftigkeit der wilde Danse funèbre des Scherzo mit seinen Oktavsprüngen und chromatischen Sechstakkordpassagen. auffällig, wie der kleine Finger der rechten Hand als Zugführer den Akkorden Brillanz gibt. Reinster Bel canto im Trio. Grandios die langsame, dynamische Steigerung und orchestrale Klangentfaltung der Glockenbisse und die wilden Trommelwirbel im Marsch Funèbre, gespenstisch das Irrlichtern der 75 Takte kurzen Moto Perpetuo Figur, ein fahler Hexentanz.